Liebe muss man sehen, ich höre. Liebe muss man zeigen, ich schwöre. Liebe muss man fühlen, nicht nennen. Liebe muss man haben, nicht kennen. Wenn du wartest in der Nacht, bei jedem Telefongeräusch erwachst, wenn du Fingernägel beißt, es dir den Magenband zerreißt, so ist das kein Zufall. So ist das kein Zufall. Denn Liebe ist katastrophal. Denn Liebe ist katastrophal. Katastrophal. Wenn du nach dem Alltag misst, mit einem glücklich bist, dich deine Arbeit fröhlich macht und du Vertrauen in dich hast, so ist das kein Zufall. So ist das kein, nein, Zufall. Denn Liebe ist ein Hospital. Denn Liebe ist ein Hospital. Liebe muss man sehen, nicht hören. Liebe muss man zeigen, ich schwöre. Liebe muss man fühlen, nicht nennen. Liebe muss man haben, nicht kennen. Wenn du auf alle Welt nur schimpfst, dir den Ärger bei den Haaren nimmst, wenn alle Menschen Schweine sind und die Frauen Männer besonders blind, ist das kein Zufall. So ist das kein Zufall, denn Liebe ist katastrophal. Katastrophal. Wenn du alle Schmerzen vergisst und wieder auf dem Dampfer bist, wenn dir jeder Wurf gelingt und dein Leben in Echos winkt, so ist das kein Zufall. So ist das kein Zufall. Denn Liebe ist ein Hospital. Denn Liebe ist ein Hospital. Hospital. Liebe ist keine Versicherung und auch kein Prämiensparen. Liebe ist ein Hospital, wo jeder seine Krankheit kuriert. Doch jeder ist der Patient. Keiner Arzt, der die Krankheit kennt. Du bist Patient, ich bin Patient. Du bist Patient, ich bin Patient. Darum ist Liebe so katastrophal. Darum ist Liebe so katastrophal. Katastrophal. Katastrophal.